Den Reigen unserer Tierstimmen beschließen die Elefanten, die größten Landtiere, welche die Erde trägt. Dabei wollen wir aber nicht vergessen, dass es heute noch im Meer riesenhafte Säugetiere gibt, die 30 bis 40 Mal schwerer sind als ein durchschnittlicher Elefant. Ich meine den Blauwal, der bis 30 Meter lang und bis 120 Tonnen schwer wird. Daneben sind Elefanten mit 3 bis 4 Tonnen Durchschnittsgewicht geradezu Zwerge. Immerhin haben diese Zwerge in Anführungszeichen ein Gehirn, das 3 bis 4 Mal schwerer ist als das menschliche. Da drin hat mancherlei Platz, vor allem eine erstaunliche Lernfähigkeit und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Der Elefant hat mancherlei Fähigkeiten, um die wir ihn beneiden könnten. Ich meine damit nicht nur sein Gedächtnis und seine unerhörte Kraft, sondern auch sein geringes Schlafbedürfnis. Mit 3 bis 4 Stunden kommt ein Elefant aus. Und wenn wir jetzt schon von Zahlen reden, darf ich gleich erwähnen, dass die Tragzeit dieses Riesen rund 21 Monate dauert. Bei der Maus hingegen sind es 21 Tage. Der Zürcher Zoo hat sich auf asiatische Elefanten spezialisiert. Valaya stammt aus Indien, Taya aus Thailand und die beiden jüngsten aus Bhutan, einem kleinen Königreich nördlich von Indien. Der König von Bhutan, der zu Zürich freundschaftliche Beziehungen unterhält, schenkte uns 2 junge Bhutan-Elefanten, die von unserem Elefantenwärter in Kalkutta in einem Spezialflugzeug abgeholt wurden. Interessant ist, dass der kleinere der beiden Bhutan-Elefanten bei uns noch als Säugling eintraf, das heißt im Alter von ungefähr 1 Jahr. Er musste erst lernen, sein kurzes Rüsselchen zu gebrauchen. Elefantensäuglinge fassen bekanntlich die brustständigen Zitzen der Mutter direkt mit dem Mund. Dabei ist das Rüsselchen geradezu im Weg. Es muss seitlich oder nach oben zurückgelegt werden. Später aber trinken die Elefanten merkwürdigerweise indirekt. Das heißt, sie saugen mit ihrem Rüssel etwa 5 Liter Wasser auf, lassen dieses aber nicht nach hinten in die Mundhöhle fließen, sondern spritzen es sich außen herum in die Mundhöhle. Dann wird es abgeschluckt. Elefanten trinken also sozusagen mit der Nase. Genau genommen entspricht ihr Rüssel anatomisch der Nase und der Oberlippe. Bei den indischen Elefanten tragen übrigens nur die Bullen Stoßzähne, im Gegensatz zu den Afrikanern. Unsere Inder entwickeln sich prächtig. Die regelmäßig vorgenommenen Wägungen auf einer öffentlichen Waage in Dübendorf ergaben, dass die jungen Bhutaner täglich 1 Kilogramm Körpergewicht zunehmen. Alle 4 sind miteinander so eng befreundet, dass es sofort zu schrillem Trompeten und missbilligendem Gurgeln kommt, wenn die mächtigen Spielgefährten für kurze Zeit voneinander getrennt werden.